Mit einem fröhlichen Lied. Ich habe da so an zwei Dinge gedacht. Einmal, wir sind des Geiers schwarzer Haufen, das ist hier passend, wenn Sie mit Ihren Chorälen kommen, das ist die eine Geschichte. Wobei man sich beim Refrain bitte daran, ich weiß noch nicht, mit dem Aufhängen des Kaplans, vielleicht wird das ein bisschen falsch ausgelegt und da wird gesagt, die haben also das offizielle Lied, man weiß ja dann, wie die Kommentare in der Presse sind, die haben das offizielle Lied noch verschärft oder so. Ihr wisst ja, normalerweise ist es so, im Refrain wird erst der Kaplan aufgehängt und dann wird das Kloster angesteckt, weil wenn es brennt, kann man ihn nicht mehr aufhängen. Also das ist der Punkt. Das heißt also, erst hängt ans Klosterdach, setzt aufs Klosterdach den roten Hahn, also erst zu Schlees und ans Fensterkreuz den Herrn Kaplan, also als erstes. Aber wir singen also heute mal nicht den Kaplan, den lassen wir leben. Es wird also nur aufs Klosterdach, so wie es offiziell ist, der rote Hahn gesetzt. Dann kann man also sagen, das ist ein schönes, gutes, altes deutsches Volkslied und das singen wir dann eben halt. Damit wir das schon mal richtig üben, das andere, was wir sonst noch singen, das machen wir nach in der Mittagspause, da üben wir das noch richtig kräftig ein, damit das also sitzt. Aber jetzt singen wir also erstmal, wir sind des Geiers schwarze Haufen. Dazu bitte ich alle aufzustehen im Artgemeinschaftsliederbuch, der es dabei hat, 722. Es wird jeden Morgen wird gesungen, das ist also eine alte Geschichte. Ihr kriegt das alles schon mit. Zumindest beim Refrain könnt ihr alle mitsingen. So. Ja, sicher, das kann man natürlich auch noch machen, so ein bisschen vorrücken. So, Frank, du stimmst an. Wir sind des Geier schwarzer Haufen, hi-ja-o, und wollen mit Tyrannen. Setz das Klosterdach den roten Hahn. So, letzte singen wir nicht. Schönen Dank, das war ja schon ganz kräftig und ganz gut. Ich hoffe, die kriegen das Grauseln, wenn sie denn mit ihren Litaneien dort ankommen. Bitte schön. Ja, wir haben Kopierer da. Da geben wir dann eine Sache und ich kreuze das dann durch, was wir dann also singen oder so. Also diese eine Strophe war mir gar nicht bekannt. Die ist also in anderen Liederbüchern gar nicht drin, dass uns nur die Heilige Schrift gilt. Aber das war wohl... Damals war es ja so, geschichtlich gesehen, die waren ja nicht total gegen den gesamten christlichen Glauben. Die waren ja also durchaus der Auffassung, dass die Bibel eine gute Sache sei, so wie Luther auch. Und das führte dann dazu, dass sie zwar gesagt haben, wir stützen uns auf die Heilige Schrift, aber dieses Ganze, was die Pfaffen hier machen und diese ganze Reichtum und diese ganzen Schweinereien, die machen mit dem Ablass und all diese Sachen, das wollen wir nicht. Also insofern, das ist ja ein Lied aus den Bauernkriegen, es sind solche Sachen ja auch nachgedichtet worden. Aber das ist ein originales Lied aus den Bauernkriegen. Nur man muss ja natürlich nicht immer alle Strophen singen. Also diese... Richtig, ja, aber... Ich meine, also Heilige Schrift ist so ein bisschen festgelegt, ne? Uns gilt nichts als die Edda, könnte man da singen, aber das reimt sich dann wieder nicht. Also das ist dann... Im Übrigen stimmt es auch nicht, weil wir ja durchaus noch andere Erkenntnisquellen haben, außer nur der Edda. Herr Dr. Piebrock lässt sich entschuldigen. Das Problem ist, dass er also nicht konnte. Er hatte mir im Februar geschrieben... Er steht die ganze Woche zur Verfügung und dann habe ich gesagt, naja gut, dann ist die Sache in Ordnung und dann plane ich ihn irgendwie ein, wie das bei mir also so reinpasst. Und jetzt kann er also, da könnte er nur bei der letzten Hälfte der Woche, da wird er also auch noch vorbeikommen. Aber da ist dann ja mehr unsere religiöse Ausrichtung der Tagungswoche dran und deswegen passt es da nicht. Ich wollte das dann also auch nicht umstellen, dass wir einen von den Vorträgen jetzt hier reinnehmen und umgekehrt. Wir haben so Schwerpunkte gesetzt. Er hat aber seinen Vortrag schriftlich ausgearbeitet und deswegen hoffe ich ihn hier einigermaßen gut vertreten zu können, mit Lenin lässt grüßen. Der Kommunismus ist tot. So glaubten manche Optimisten aus dem nationalen Lager nach dem Fall der Berliner Mauer und der in Gang gekommenen Auflösung der Sowjetunion orakeln zu dürfen. Und in der Tat, damals war es so, dass sich alles Mögliche auflöste. Also alle Schwierigkeiten, die wir da gehabt haben mit VVN, Bund der Antifaschisten und ähnliche Geschichten, da lösten sich ganze Kreisverbände auf, Ortsverbände auf, Bielefeld, die kriegten kein Geld mehr von drüben. Es war auch irgendwo die Motivation weg, muss man sagen. Also es sah tatsächlich so aus, der Kommunismus hätte restlos abgedankt, abgewirtschaftet. Es war in der Schneid abgekauft worden, wie man so schön sagt. Die Wahnsinnsideen von Marx und Lenin waren dabei, als Anachronismen aus den Hirnen der bis dahin durch sie gequälten Menschheit verbannt zu werden. Das Gute hatte über das Böse gesiegt. Ein frommer, aber ein gefährlicher Glaube. Denn er gaukelte den Guten und Gerechten vor, dass Gott kein Unheil ewig wehren lässt, dass die dem Menschen eingeborene Güte triumphieren und alles sich schließlich zum Guten wenden wird. Der Marxismus mag offiziell entthront sein,